Nora Jones in Everybody Needs a Best Friend aus dem Film Ted, einer der 5 Kandidaten für einen Oscar. Morgen kurz nach 9 hier im Radiofeuilleton werden wir Ihnen erzählen, wer das Rennen gemacht hat. Mein Tipp, Adele und Skyfall. Und um die Oscars geht es jetzt bei Andreas Müller nochmal. Genau, es ist ja auch ein beachtliches Jubiläum. Zum 85. Mal werden heute Abend in Los Angeles die Oscars vergeben. Seit Tagen summt die Stadt vor lauter filmgeschäftlicher Aktivität. Ich meine, das tut sie immer, aber in diesen Tagen ist das nochmal viel, viel stärker zu spüren. Produzenten, Regisseure und natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler bevölkern die Hotels und Innenbars. Der Komiker Seth MacFarlane moderiert die Gala heute Abend, die in 225 Länder übertragen wird. Und mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke wollen wir diesen Oscar-Jahrgang jetzt mal nachschmecken. Schönen guten Tag, Anke. Oh, hallo. Wie würden Sie denn diesen Oscar-Jahrgang umschreiben? Ist ein Thema ersichtlich? Wenn man sich die bisherigen Kommentare zu den Nominierungen anschaut, liest man immer wieder, dass man es mit einem durchaus politischen Jahrgang zu tun bekommt. Sehen Sie das auch so? Naja, nehmen wir mal den letzten Jahrgang. Der war ja geprägt von einem sehr nostalgischen Blick. The Artist oder Martin Scorseses Film Hugo Cabret haben ja einfach die Anfänge des Kinos gefeiert, als das Kino noch Spektakel, Jahrmarkt war. Und in diesem Jahr hat man eher das Gefühl, dass die US-amerikanischen Filmemacher ihre Heimat auf die Couch legen, analysieren, sezieren. Und was kommt als erstes zum Vorschein? Geht man in die Geschichte zurück, kommen natürlich ungeheure Schuldgefühle zum Vorschein. Die Folgen der Sklaverei werden behandelt bei Django Unchained und ebenso bei Lincoln von Spielberg. Geht man dann ein bisschen näher jetzt an unsere Zeit heran, aber doch noch in eine Zeit, als es den Kampf der Kulturen, der Religionen nicht gab, kommen wir zu Argo. Und da finde ich es ganz spannend. Ich meine, Amerika fühlt sich zurzeit angeschlagen, aber in diesem Film gibt es einen Helden, der ist zwar angeschlagen, aber er schafft es eben noch, diese 6 Geiseln aus dem Iran zu befreien. Und geht man in die heutige Zeit, geht es natürlich einfach darum, wie steht Amerika jetzt da? Wie hat Amerika den Antiterrorkrieg geführt? Und da sind wir bei Catherine Bigelows Film und natürlich bei der Frage, war die Folter gerechtfertigt und so weiter? Wie steht Amerika dazu? Das sind die Fragen, die dann alles aufgerissen werden. Und man kann schon sagen, Amerika arbeitet sich an sich selbst ab und es gibt auch das Bedürfnis, weil diese Filme, die ich gerade alle aufgezählt habe, sind natürlich auch enorm erfolgreich an der Kinokasse. Zero Dark Thirty, Catherine Bigelows Film hat ja auch für eine ganz große Kontroverse im Land auf einmal gesorgt. Da gab es eine Debatte. Es geht also tatsächlich um Politik, um politische Kultur oder Unkultur, wenn man so will. Welche Formen finden die Regisseure denn für ihre Auseinandersetzung damit? Ja, da finde ich, gibt es schon eine beeindruckende Bandbreite. Also bleiben wir mal bei Catherine Bigelow. Das ist ja eine regelrechte Anatomie einer Jagd. Das ist ja ein ganz sachlicher, nüchterner Film, der eigentlich auch diese ganze Langeweile dieser 7 Jahre zeigt. Also man sieht eben diese Geheimdienstagentin immer wieder beim Warten, wie sie sich verabreden muss, wie sie nächtelang vor dem Computer sitzt, Indizien versucht zusammenzusetzen. Da haben wir also wirklich einen sehr distanzierten Film. Dann haben wir aber auch einen Spaghetti-Western eben von Quentin Tarantino, der ja gerne schmuddelige Subgenres nimmt, um Politik zu machen. Dann haben wir Steven Spielberg, diesen Kostümfilm, sehr klassisch, sehr konventionell erzählt, aber gleichzeitig ist er natürlich auch ein sehr präziser Beobachter. Er nimmt uns natürlich mit in eine andere Epoche. Und dann haben wir Argo. Und das ist ja wirklich ein Polit-Thriller der alten 70er-Jahre-Schule, ganz klassisch erzählt. Und ich habe einfach das Gefühl, hier kommt auch das Bedürfnis wieder hervor, einfach mal nicht diese Filme, alles digitale Tricktechnik, sondern dass man die Spannung wirklich aus der Situation rauszieht. Und das Schöne an dem Film, der beruht ja auch auf einer wahren Geschichte, dass dieser Geheimdienstagent ja mithilfe des Kinos seine Geiseln rettet. Er sagt ja, er möchte einen Film, einen Kostümfilm dort im Iran drehen. Und so wird das Kino eben auch hier noch zum Geiselbefreier. Und eine wahre Geschichte dazu, die Macht von Hollywood mal auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben in Argo. Das hört sich alles nach einem sehr spannenden Jahrgang an, thematisch als auch formal. Ist Hollywood irgendwie aufgewacht? Also hat die Traumfabrik ausgeträumt, bist du aus süßen Träumen aufgeschreckt? Ja, das haben wir ja alle jahrelang mal wieder, dass wirklich politisches Kino zum Vorschein kommt. Aber was ich trotzdem sagen muss, was bei all diesen Filmen bleibt, ist doch das Bedürfnis nach Helden oder Heldin. Also nehmen wir jetzt die Heldin aus Catherine Bigelows Film. Natürlich bekommt die keine eigene Geschichte, keine Psychologie, aber es ist trotzdem einfach eine Frau, der wir die ganze Zeit folgen. Also das ganze System, die Politik dahinter wird ja quasi gar nicht vorhanden. Also was macht Amerika da eigentlich? Und wenn man sich so auf eine Heldin fokussiert, braucht es natürlich auch den Gegenspieler. Und der Gegenspieler ist dann Bin Laden. Und dadurch finde ich den Film dann letztlich doch reduziert. Wenn sie im Morgengrauen dann zurück nach Amerika fährt, dann ist der Himmel so schön rot und man hat einfach das Gefühl, sie fliegt wieder in eine bessere Welt hinein, was natürlich nicht der Fall ist. Oder nehmen wir dann Argo. Ich meine, Ben Affleck spielt zwar so ein bisschen, hat Familienprobleme angeschlagen, deshalb kommen wir ihm natürlich immer noch ein bisschen menschlich näher, aber anscheinend braucht einfach das amerikanische Kino immer diese große Erzählung, diesen einen Helden, der das Ding schon schaukeln wird. Die brauchen wir natürlich auch und es wird sehr viel jetzt schon geredet und schon seit langem über Hanekes Amour bzw. Liebe. Christoph Waltz wird immer wieder erwähnt, da müssen wir auch immer wieder darauf hinweisen, der ist ja gar kein Deutscher, sondern Österreicher, auch Haneke ist Österreicher, natürlich ist da auch deutsches Geld mit drin, aber alle wollen den Oscar für Hanekes Liebe, alle wollen den Nebendarsteller-Oscar für Waltz, also wir wollen da ja auch irgendwie teilhaben. Ja, natürlich kann man jetzt die vielen Nominierungen für Haneke als große Respektsbekundung nehmen für das europäische Kino und dass die Amerikaner auch vielleicht einfach einsehen, dass sie mit ihrem Studiosystem so ein trauriges Thema natürlich viel versöhnlicher, sentimentaler angegangen wären. Aber ich wage trotzdem zu bezweifeln, dass er jetzt Regie, Drehbuch oder bester Film eine größere Rolle spielt. Ich meine, dazu ist Amerika zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also kann man nur die Daumen drücken für den besten nicht englischsprachigen Oscar. Ihr Favorit? Mein Favorit ist leider gar nicht nominiert. The Master von Paul Thomas Anderson. Bleiben wir bei Amerika-Bildern. Dieser Film geht in die 50er Jahre rein, zeigt eine Nation, die sich selbst eben neu erfinden muss und zeigt ein ganz zersplittertes Amerika-Bild. Mehr über die Oscars werden Sie natürlich heute Nacht erfahren können. 225 Länder sind zugeschaltet. In Deutschland kann man das Ganze auch gucken. Und Anke Lewicke wird das tun, zusammen mit dem Kollegen Jörg Taschmann. Und beide werden morgen früh im Radiofeuilleton ab 9 Uhr kommentieren, was da passiert ist in der Nacht in Los Angeles und bewerten, ob da die Richtigen die begehrte Auszeichnung bekommen haben oder nicht. Vielen Dank, Anke Lewicke. Vielen Dank, Oliver Schwesig, für die Musik. Das war das Radiofeuilleton am Sonntag. Mein Name ist Andreas Müller. Machen Sie es gut. Tschüss. Deutschland.